Liebe denn so heftig eingenommen, dass du bei anderer Schönheit blieb? Schau, dies ist mein Gemahl seit langen Jahren, von welchem Eheband nur wenig was erfahren. Und diese, das mit ihr erzeugte Kind, die ich dir zum Gemahl ersehe. Wie, Demira, dein Kind? Sie ist, gib du Bericht, verdient meine Tochter nicht, um sie ein Untreu zu begehen. Nein, wie das, ein Nein, ein Herz wie meines kann unmöglich untreu sein. Den schönen Gegenstand von meiner ersten Liebe lieb ich ja noch mit unverrücktem Trieb. Doch willst du mir dein Kind vermählen, so soll es hierin auch an dir nicht fehlen. Das eine soll das andere nicht verhindern, und dieses Band soll nicht die frohe Liebe lindern. Ganz unter Eifersucht und Unsicht zu beklagen, wird mein Gemahl und Liebste sich vertragen. Ich weiß nicht, was du willst mit diesen Worten sagen. Wenn meine Tochter sonst nicht eben die, in welche du bereits zuvor entlommen. Ja, eben die ist sie. Die Neigung unserer Herzen ist deinem Wunsch zuvorgekommen. Ich liebte sie, da mir ihr Stand und ihre Herkunft unbekannt. Nur ihr Verdienst lieb ich und ihre Tugend, die so viel trefflicher mit zarter Hülle Jugend. Wie werd ich selbige hinfort nicht verehren, da sie des Miri weiß, Prinzessin ist. Ist's möglich, dass du nur mein eigen bist? Könnt ich auch vor ein größer Glück euch vielen Segen sehen und Persien nebst uns beruhigt stehen.